Idealismus. 10% Zurückhaltung bewahren. Der Mensch hat ein eigenes Auftreten. Dieses macht etwas für ihn aus. Er wird dadurch bedingt, dass er bei anderen Menschen etwas erweckt, was gut oder schlecht, verkehrt oder falsch von seiner Art sein kann. Auch auf sich selbst wirkt er in gleicher Weise ein, wie er auf seine Umwelt einwirkt. Eco equals reaco. Doch nicht alles würde so, wie es von sich aus ist, bereits schon von anderen Menschen anerkannt werden. Um das eigene Geschick im Umgang mit den wahren Gegebenheiten des Alltags nicht zu verlieren, gilt es dem Autor etwas, seine Aufmerksamkeit auf diese auszurichten. Dabei nimmt er etwas wahr, was auch wirklich geschieht. Eine gewisse Art der Zurückhaltung erzeugt da eine Kontrollinstanz am Menschen selbst und lässt diesen vor anderen Menschen souverän erscheinen.